übern großen Teich. Öl zu Benzin aus Blut gepresst. Schau doch übern großen Teich, die Nacht den Krieg zum Tag gemacht. Schau doch übern großen Teich, endlich haben sie's gerafft. Es ist vollbracht. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Das Ohr verloren, abgezackt. Zack.